Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, hilf, Herr. Gute Menschen sind weg. Treue Menschen sind selten. Dritter, sie reden Lügen miteinander. Ihre Worte sind nicht ehrlich. Ihr Herz ist falsch. Vierter, der Herr soll alle falschen Redner wegnehmen. Er soll auch alle stolzen Zungen wegnehmen. Fünfter, sie sagen, wir sind stark mit unseren Worten. Unsere Lippen helfen uns. Niemand ist unser Herr. Sechster, arme Menschen werden schlecht behandelt. Sie seufzen und weinen. Der Herr sagt, ich stehe jetzt auf. Ich helfe Menschen, die Hilfe brauchen. Siebter, die Worte des Herrn sind rein. Sie sind wie reines Silber. Es ist siebenmal gereinigt. Achter, du, Herr, wirst uns schützen. Du wirst uns immer vor diesen Menschen bewahren. Neunter, böse Menschen sind überall. Sie tun schlechte Dinge. Das ist schlimm für alle.